der Forscher des USA-Instituts des Außenministeriums der TVRK Kim Nam-hyuk veröffentlichte einen Kommentar. Im Kommentar hieß es: Zurzeit meinen mehrere Amerikaner, dass man die unterbrochene Ausgrabung der Gebeine von US-Soldaten auf dem Territorium der TVRK wieder aufnehmen solle. Der ehemalige Gouverneur des Bundesstaates New Mexico, Bill Richardson, der Vorsitzende der Vereinigung der Familien der Gefangenen oder vermissten US-Soldaten in dem Koreakrieg und dem Kalten Krieg und weitere Amerikaner, sprachen auf einem Seminar an der amerikanischen Universität George Washington, die Arbeit für die Ausgrabung der Gebeine der US-Soldaten könne bei der Verbesserung der USA-TVRK-Beziehungen eine wichtige Rolle spielen. Es sei eine ungeheilte Wunde, dass man die Gebeine Tausender von US-Soldaten, die während des Koreakrieges in Nordkorea vermisst worden seien, nicht zurückholen könne. Es könne auch eine schöne Konzeption sein, dass nicht die Regierung, sondern eine Zivilorganisation die Arbeit für die Ausgrabung der Gebeine der US-Soldaten durchführe. Die USA-Regierung soll trotz des Unterschiedes zwischen den USA und Nordkorea in politischen Ansichten der Wiederaufnahme der Ausgrabung der Gebeine der US-Soldaten aktive Aufmerksamkeit schenken. Drei Abgeordnete des Repräsentantenhauses des US-Kongresses, die am Koreakrieg teilgenommen hatten, reichten anlässlich des 66. Jahrestages des Ausbruchs des Koreakrieges beim Repräsentantenhaus einen Resolutionsantrag im gemeinsamen Namen ein. Darin verlangten sie, dass die USA-Regierung baldigst einen Dialog mit Nordkorea aufnehmen solle, um die US-Soldaten, die im Koreakrieg getötet oder vermisst worden waren, zu identifizieren und ihre Gebeine zurückzuholen. Die TVRK akzeptierte die wiederholte Instandgebiete der US-Administration, der Teilnehmer des Koreakrieges und der Hinterbliebenen der Opfer darum, die Frage über die US-Soldaten, die im Koreakrieg getötet und vermisst wurden, endgültig zu lösen. Dank der humanitären Maßnahme der TVRK begann die Arbeit für die Ausgrabung der Gebeine der US-Soldaten auf ihrem Territorium. Obwohl die TVRK-USA-Beziehungen zugespitzt waren, benahmen sich die Armee und das Volk der TVRK vom humanitären Standpunkt aus hochherzig und wirkten dabei aktiv mit, so dass fast 10 Jahre lang seit 1996 die Ausgrabungsarbeit mehr als 30 Mal problemlos stattfand. Die Amerikaner, die damals bei der gemeinsamen Ausgrabungsarbeit zugegen waren, dankten wiederholt für die humanitäre Maßnahme und die aktive Zusammenarbeit der TVRK. Doch die USA stoppten danach ungeachtet der aufrichtigen Bemühungen der TVRK und des Wunsches der Hinterbliebenen der Teilnehmer des Koreakrieges und dem Vorwand der Gefahr der Sicherheit einseitig die Arbeit für die Ausgrabung der Gebeine, missbrauchten unverschämterweise bei mehreren Gelegenheiten die humanitären Sachen wie die Ausgrabung der Gebeine für die Erreichung ihres politischen Ziels und versuchten, die Verantwortung für die Unterbrechung der Ausgrabungsarbeit auf die TVRK abzuwälzen. Die USA, die oben genannte Arbeit einseitig eingestellt haben, denken, dass sie nun diese willkürlich wieder aufnehmen können. Doch es ist eine falsche Kalkulation. Selbst mit allerlei Ränken und Heimtücken können die USA ihrer Verantwortung dafür, eine böse feindselige Politik gegenüber der TVRK verfolgt und sogar die humanitären Sachen wie die Ausgrabung der Gebeine der US-Soldaten zum Scheitern gebracht zu haben, keineswegs ausweichen.